die auch umsetzen. Ihre Klausur entwerfen. Martina, hier sitzt er. Ja, so mal jetzt noch eins rutschen. Noch eins rutschen. Boah. Warte mal eins kurz. Ich hab keine Ahnung. Kommt Steffen noch? Nee, ich glaube nicht. Tag. Ich bleib jetzt hier sitzen. Nee, Steffen wollte ja noch kommen. Ach, hat er geschrieben, dass er Verspätung hat? Die kann sich echt woanders hinsetzen. Also schon haben wir jetzt am Freitag die Punkte. Nee, ich glaube, man meint nächsten Montag. Ich hätte aber eben vom Freitag gesprochen. Wir haben gesehen, dass man unterscheidet, wahlweise zwei Gruppen. Du meinst kurz, du sortierst das auch nie aus, der Lecker. Das ist ja übel. Das ist nur öffentliches Recht. Ja, aber zumindest was wir dran hatten, das sortiere ich normalerweise erstmal aus in den Block. Nein, nee. Dazu muss ich den das mitschleppen. So, das ist das öffentliche Recht. Also 10 Folien nochmal. Ich hoffe, er kommt heute nicht weiter. Das ist BWL 7 und 8. Geh mal her. Das ist der Rechnung. Jetzt ist hier auch steht Maschine drauf. Alles klar. Auf die 17 Cent bin ich unbedingt scharf, aber. Am 3.2. das Grund, da habe ich mehr Geld. Oh, das nervt mich hier gerade voll, ey. Kann sich das wirklich jemand aufschreiben, dass wir 17 Uhr schon gehen? Das nächste Mal? Ja. Und der hat irgendwas von Freitag gesagt gerade eben. Ja. Frag mal bei Facebook rum. Aus den Grundrechten wissen Sie, aus den Grundrechten wissen Sie, dass wenn du pünktlich kommst, da passt du da Hilfe. Maßnahmen, die den Grundrechte einfallen, eine Ermächtigung aufgrund eines Gesetzes, nur durch ein Gesetz bei anderen Verwaltungsakten, bei Leistungsbescheiden, also statt VWL ist das nicht ganz zwingend. Wir werden das gleich noch mal TDR, sehen. Ja. Und morgen haben wir TDR über, ne? Ja. Nur in Einzelfällen, wenn also das in Art und Weise wenig Leistung gebe, kann ich mir heute wenn ich aber ein Verwaltung etwas Gutes tue und sage, Mensch, ich gebe Ihnen jetzt zum Beispiel Subvention, dann brauche ich dafür keine spezielle Ermächtigungsgrundlage. Dann genügt es, dass der Staat durch Haushaltsgesetz oder durch entsprechendes Fördermittelprogramm überhaupt etwas regelt. Also das würde ich merken, Ermächtigungsgrundlage ist vor allem bei Eingriffsverwaltung. Wenn Sie jetzt prüfen, ist der Bescheid formell rechtmäßig. Schauen Sie an, hat die zuständige Behörde gehandelt. Das ergibt sich aus dem entsprechenden Fachgesetz. Hat sie da entsprechend vorgehandelt? Da gibt es ja auch. Also und da geht weg. Ich habe euch auch nicht gesehen. Außer, Sie haben die Zusicherung und Fachverschriftung. Begründung. Ich schätze mal, vier Seiten das sind, ey. Der hat doch die Prüfungsdinger hochgeladen, was er zu prüfen haben will. Das ist nicht alles. Das ist meins. Das sind anderthalb Seiten. Wenn Sie dann den Fragen so, ja abwenden, das ist zum Beispiel, was hat die Maßnahme, das ist ein Schema, das ist schon eins. Anlage, ist zur zuständigen Behörde in der richtigen Form. Der macht doch nächstes Mal die Globo-Klasse, die soll mal mit Ton schneiden, mitschreiben und dann kommt dran. Das ist gleich auswendig und dann kann er. Darf die Behörde überhaupt die Voraussetzungen machen, nur dass die Behörde hier so eine Maßnahme erlassen kann? Da müssen Sie vermerken, Tatbestand, entscheidet Sie immer erstmal den Tatbestand. Welche Voraussetzungen sagt die Richtungsgrundlage der Behörde, die vorlegen müssen, damit die Behörde überhaupt geltend werden kann? Also, welche Tatbestandsvoraussetzungen müssen vorliegen, damit die Behörde tätig werden kann? Das ist hier unser Nutzer 1. Und dabei können unter Umständen auch eine Rechtsmittel eine Rolle spielen, um dann entsprechend auszuschließen. Jetzt kommt der zweite Punkt. Hat man die richtige Rechtsfolge gewählt? Wenn ich also alle Voraussetzungen, die das Gesetz verlangt, überhaupt stehen, die ich zu mir habe, ist die Frage, habe ich dann aber das richtige Mittel gewählt, das Gesetz einrollt? Hat das Gesetz zum Beispiel gesagt, gehe ich da nur Nutzungsuntersagung aussprechen? Und darf ich eben keine Beseitigung zur Verfügung lassen. Ist also die Rechtsfolge, die die Behörde gewählt hat, die richtige, die zu den Voraussetzungen passt, ist sie zum Beispiel verhältnismäßig. Und schließlich muss natürlich die Maßnahme auch gegen richtige Adressaten gerichtet werden. Kann ich? Nicht, gehe ich eher. Zum Beispiel die Nutzungsuntersagung. Ich versuche, was zu rechnen. Ach so, ja, ich auch. Aber wenn ich da muss ich nicht. Trotzdem nicht. Ich versuche mich trotzdem mal zu rechnen. Aber die Anlage entspricht nicht den gesetzlichen Anforderungen. Nutzungsuntersagung ist erlaubt. Dann muss ich diese Nutzungsuntersagung auch gegen den Richtigen richten. Ich darf die nicht irgendwie an Unbeteiligten richten. Sondern wir würden herausfinden, wer ist denn Bauherr? Oder wer ist denn Eigentümer der verwendeten Anlage? Wer ist denn mir gegenüber verpflichtet? Das ist die Frage des richtigen Adressaten. Also, nachdem ich herausgefunden habe, darf ich überhaupt, ist die Frage, darf ich in dieser Art und Weise, und drittens, darf ich in einer Frage gegen den vorgehen? Wenn es Besonderheiten werden, da ja noch kommen, manchmal ist der Behörde am besten eingeräumt. Das Gesetz sagt nicht zwingend, was die Behörde hat, darf oder muss, sondern die Behörde hat eine Auswahl aus verschiedenen Handlungsoptionen. Ich tue was oder ich tue nichts. Ich tue ein bisschen was oder ich tue mehr. Ich erlasse zum Beispiel eine Nutzungsuntersagung oder eine Baueinstellungsverfügung oder eine Abrissverfügung gleich der gesamten Anlage. Das sind doch schon unterschiedliche Handlungsoptionen. Wenn das Gesetz der Verwaltung eine solche Handlungsoption einräumt, spricht man von Handlungsermessen oder von Ermessen. Und dann muss man eben prüfen, mache ich was oder mache ich nichts, Handlungsermessen. Welche von den verschiedenen Rechtsfolgen wähle ich, Rechtsfolgen ermessen? Und wenn ich sogar die Wahl habe, einen Bescheid gegen unterschiedliche Personen zu richten, nämlich einmal den Grundstückseigentümer, einmal den darauf befindlichen Pächter oder vielleicht noch irgendeinen Nutzer, dann muss ich auch noch den richtigen Verpflichtungen auswählen. Dann muss ich also mit den Adressaten auch noch den richtigen Ermessens auswählen. Schauen Sie sich diese Prüfungsreihenfolge mal an, hier ist nahezu alles drauf. Beim Leistungsbescheid, der spielt jetzt nicht mehr ganz so eine große Rolle, müssen Sie aufpassen, unter dem Begriff Leistungsbescheid werden unterschiedliche Dinge verstanden. Manchmal ist Leistungsbescheid einer, der etwas Gutes tut. Ja, das geht auch dem. Die bräuchten in der Rechtsprechungsgrundlage nicht, die Behörde leisten etwas. Manchmal ist, wie hier, also im Polizeirecht kommt, meint man den Leistungsbescheid, die Behörde möchte für eine Maßnahme, die sie gegen sie ausgebracht hat, Kosten haben. Der Leistungsbescheid ist also ein Kostenbescheid. Oder ein Kostenerstattungsbescheid. Und dann ist natürlich die Ermächtigungsgrundlage wieder erforderlich, weil das ja was belastend ist. Die Polizei macht an ihrer Stelle irgendwas, zum Beispiel schleppt ihr Auto ab, verwahrt das und hat dadurch Kosten. Und jetzt sagt die, ich konnte niemanden auffordern, das Auto zu beseitigen, weil ja niemand da war. Und eben das Gehör habe ich schon herausgefunden. Jetzt habe ich es aber. Ich hätte doch nicht mitbringen können. Jetzt habe ich es aber. Jetzt möchte ich die Abstellkosten, die Einsatzkosten, die Verwahrkosten, die Standgebühren und den ganzen Verwaltungsaufwand natürlich von irgendjemandem haben. Da kommt dann nach der Eigentümer, der Fahrer, der Halter. Und, da sehen Sie schon, habe ich als Behörde ein Problem. Hier darf es vielleicht auch genau das Fahrzeug gewesen. Vielleicht auch noch in die Eisenkette. Genauso braucht man also hier auch durch solche Kostenanforderungen. Wir sind jetzt der Unterschied. Na, Mächtigungsprogramm. Auch hier prüft man formelle Rechtmäßigkeit wieder durch. Und nur bei diesem Kostenbescheid gibt es die Besonderheit, da müssen Sie eine Doppelprüfung machen. Sie prüfen nämlich hier auf der A-Ebene, das, was Sie quasi gemacht haben, die originäre polizeiliche oder Verwaltungsmaßnahme. Sie prüfen also bei diesen Kostenbescheiden zunächst erstmal, war denn die Maßnahme, für die ich jetzt plötzlich auch noch Kosten zahlen muss, rechtmäßig? Und schalten sozusagen die materielle Rechtmäßigkeitsprüfung, die gesamte Prüfung, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, des Ursprungs, der Ursprungsverwaltungsentscheidung rein. Gucken Sie also, hat die Behörde das, was sie schon gemacht hat, richtig gemacht. Und dann prüfen Sie auf Sekundärebene nur noch, hat sie sich in der Kostenhöhe nicht getäuscht, muss ich überhaupt zahlen oder hat man vielleicht eine andere Entscheidung getroffen, dass ein Teil die Staatskasse zahlt und habe ich einen richtigen Adressaten gewählt. Also zum Beispiel Alter, Eigentümer, Fahrer, gerade bei diesen Fahrzeugfällen, ja, merken Sie schon, ich habe vier Personen, theoretisch Glück haben wir das Auto könnte, um das eigentlich vermutlich nicht machen. So einen Kostenbescheid zu verlassen. So ist ein Prüfungsschema. Wenn Sie jetzt wissen, mit welchem Prüfungsschema ich immer im Kopf umgehe, ich glaub, das sehen Sie auch, oder? Diese Folie. Sie wissen jetzt erstmal, was Rechtsgebiet ist. Das ja. Also das schafft er heute. Fehlendes formelles Rechtmäßigsein und fehlendes materielles, inhaltliches Rechtmäßigsein. Wir sprechen von bei rechtswidrigen Verwaltungsakten. Normalerweise, das ist ganz wichtig zu unterscheiden, nicht auseinander und nicht zu verwechseln. Zunächst erstmal nur von rechtswidrigen Verwaltungsakten. Von rechtswidrigen, aber anfechtbaren Verwaltungsakten. Dieser Bescheid ist rechtswidrig, aber entfaltet in seiner Rechtswidrigkeit trotzdem Wirkung. Er ist trotzdem wirksam. Wenn Sie nichts dagegen machen, er bestandskräftig wird, kann er in seiner Rechtswidrigkeit auch dauerhaft Bestand haben und Sie müssen es hinnehmen, dass Sie sich nach diesem Bescheid, nach diesem Verwaltungsakt richten müssen. Wird also Ihrem Nachbarn eine rechtswidrige Baugenehmigung erteilt, die Ihnen irgendwelche Visionen versagt oder zu nah an die Grenze rückt oder Ihnen das Licht nimmt, dann haben Sie es als Nachbar hinzunehmen, wenn Sie gegen diesen rechtswidrigen Verwaltungsakt, die rechtswidrige Baugenehmigung, nie was machen und bestandskräftig werden lassen. Oder Sie bekommen einen BAföG-Bescheid und in dem BAföG-Bescheid wird Ihnen zu wenig Geld gegeben. Wenn Sie das hinnehmen, ist der BAföG-Bescheid zwar rechtswidrig, aber Sie haben es hinzunehmen. Am Greifen eines rechtswidrigen Verwaltungsakts bestehen. Wir sprechen also von Rechtswidrigkeit, ist im Regelfall rechtswidrig, aber anfechtbar. Und es gibt aber Ausnahmen. Es gibt Rechtswidrigkeitsmängel, die sind so gravierend, die sind so schlimm, dass man sagt, ein solcher Bescheid, ein solcher Verwaltungsakt, der an einem solchen groben Fehler leidet, der so stark rechtswidrig ist, der so offenkundig rechtswidrig ist, dem muss ich von vornherein nicht befolgen, der ist nichtig. Und schlagen Sie mir den Artikel in den § 44, Verwaltungsverfahrensgesetz auf, dort sind diese Rechtswidrigkeitsfehler genannt, die nicht nur zur Anfechtbarkeit führen, sondern den rechtswidrigen Verwaltungsakt sogar unwirksam machen, unbeachtlich machen. Darf man sogar nicht einhalten, wenn Sie so ein Ding bekommen. Ist für Sie egal. Dieses Ding kann die Behörde nicht durchsetzen. Das ist einfach null und nichtig. Das sind aber nur seltene Fälle. Wenn Sie es in 44 mal reinschauen, stellen Sie fest, Wichtig, Absatz 2 fangen wir mal damit an, das sind die gesetzlichen Regelfälle. Wenn im Gesetz drin steht, diese Bescheidung ist zwingend schriftlich angehen, brauchen Sie bekommen das nicht schriftlich. Der Beamte sagt Ihnen dafür so etwas. Darf ich beachten? Oder muss durch Aushändigung eine Urkunde abholen? Wenn nicht der Bundespräsident im Bundesfestort eine Urkunde in die Hand drückt, ist das unwirksam. Kein Grund allein zu sagen, du bist jetzt Bundesminister, reicht nicht, ist ja nicht. Oder, was haben wir noch als wichtigen Verwaltungsakt? Eine Behörde macht etwas außerhalb ihrer Zuständigkeit, um dazu ermächtigt zu sein. Hier in Sachsen entscheidet eine hessische Bauordnungsbehörde und überlässt die Hinzufuhrfahrt. Da wissen Sie sofort, die ist doch nicht zuständig, das ist offenkundiger Unsinn. Aber nicht verachten. Warum die Mannfächen? Oder es ist ein Verwaltungsakt, den Sie aus tatsächlichen Gründen nicht ausführen können. Die Behörde erlässt an Sie irgendeine Behörde, Bundesumweltamt erlässt eine Behörde und sagt, Sie sollen irgendwelchen Weltraumschrott vom Boden entfernen. Das können Sie nicht. Das können Sie einfach nicht. Aus tatsächlichen Gründen können Sie das nicht. Oder ist irgendwas in der Tiefsee untergegangen? Sie können doch nicht runtertauchen. Das kann niemand. Tatsächlich ist das unmöglich. Dass die Fälle immer sagen, das ist doch Quatsch. Ja, geht nicht. Und jetzt ist es aber so, dieser Katalog ist nicht abschließend. Deswegen müssen Sie in Absatz 1 reingucken. Alle anderen, nicht in ausdrücklich geregelten Fälle, von solcher groben, offenkundigen Unwirksamkeit, führt dann zur Nichtigkeit, soweit der Verwaltungsakt an einem besonders schwerwiegenden Fehler leidet und dies bei verständiger Würdigung aller in Betracht kommenden Umstände offensichtlich ist. Wenn also irgendein Fall, den der Gesetzgeber sich vorstellen konnte, vorliegt, der so grob rechtswidrig ist und dass auch jedermann erkennbar ist, dann wird das auch zur Nichtigkeit führen. Zum Beispiel, Sie legen einen Bescheid, Ihren Nachbarn zu töten. Ja, also das könnte man, ist ja ganz klar, versteht auch gegen die guten Sitten, wenn der Bescheid kommt von der Behörde. Das ist ja nicht geregelt. Man kann nicht an idiotischen Fällen, die denkbar sind, sozusagen ins Gesetz reinschreiben, deswegen kann man die Generalverwaltung einfach. Es muss aber ein so schwerwiegender Verstoß sein, dass jeder Depp erkennt, das Ding ist rechtswidrig. Das Bundesverwaltungsgericht hat ist aber genauso wenig hilfreich. Das ist eine tolle Formulierung hier im Paragraph 54 Absatz 1. Dadurch, zum Schreiben versucht hat gesagt, wenn dem Verwaltungsakt die Rechtswidrigkeit auf der Stirn geschrieben steht, die sogenannte Stirntheorie, nützt aber auch nichts, weil was steht denn da auf der Stirn geschrieben? Ich meine, Sie merken, es ist ungriffig, nicht ganz wahr, wenn Sie jetzt die Kommentierung zum Verwaltungsakt aufschlagen und würden Sie unterscheiden. Kommentar finden, was alles der Rechtsprechung schon entschieden wurde, ein solcher schwerwiegender Fehler. Sie müssen sich eins sagen, es soll die Ausnahme sein. Solche schwerwiegenden Fehler sind also extrem selten. Deswegen sollten Sie vorsichtig mit Ihren Prozess sein. Wenn Sie aber mal der Meinung sind, das ist so ein gravierender Fehler, dann sollten Sie natürlich mit 54 kennen. Sie müssen zumindest die Unterscheidung zwischen lediglich anfechtbaren, aber möglicherweise auch nach Ablauf der Anfechtungsfrist bestandskräftig werdenden Verwaltungsakt und einen von vornherein nichtig unwirksamen Verwaltungsakt kennen. Auf der Folie stehen zum Beispiel drin tatsächliche Auswirkungen, ordnungs- und strafrechtliches, sittenwidriges Verhalten und so weiter. Bei dem rechtswidrigen Verwaltungsakt, hier diese Seite, müssen Sie beachten, ein rechtswidriger Verwaltungsakt, der zunächst wirksam ist, kann leider nachträglich auch wieder beeilt werden. Bestimmte Rechtswidrigkeitsmängel lassen sich nachträglich heilen. Schlagen Sie gleich mal 45 an. Alles, was mit Rechtswidrigkeit von Verwaltungsakten zu tun hat, ist hier sehr schön hintereinander geregelt. Und da kommt plötzlich eine Verletzung von Verfahrensvorschriften. Das ist Seite 45 oder was? Nee, Paragraph 45. Ist unbeachtlich. Aber von wem denn? VW, VFG. Das ist die Unternehmen, die ihr habt. Kann das sein? Was? Ja. Das ist das Ding, die ich oft in der Hand habe, durch seine Eindruck. Doch, aber ich hatte eben wirklich Seite verstanden, deswegen war mich das, hat mich das etwas irritiert. Oder die Behörde hat vergessen zu begründen. Natürlich ist es nachteilig. Sie wissen erstmal nicht, warum sie was tun. Sie rügen das rechtswidrig. § 37, § 39. Die Hinweise sind vor allem nicht die Hinweise begründen. Ja, die Behörde kann aber leider noch nachträglich begründen. Oder Anhörung. Sie sind nicht angehört worden. Die Anhörung kann nachgeholt werden. Das Steffen nicht geschrieben hat, das war echt voll peinlich. Natürlich nicht ewig, aber Sie werden gleich sehen, wie lange das geht. In Absatz 3 und Absatz 2 erstmal, Anhörung nach Absatz 1 können bis zum Abschluss der letzten Tatsache eines verwaltungsgerichtlichen Verfahrens nachgeholt. Noch vor Gericht kann die Behörde plötzlich sagen: Mist, jetzt merke ich's. Ich liefere jetzt noch folgende Begründung nach. Oder ich höre jetzt nochmal an. Und allein, dass Sie Klage erheben, dass Sie sich äußern in einem richtigen Verfahren, führt doch dazu, dass Sie wirklich unter Umständen nochmal berücksichtigen. Ich habe jetzt übrigens. Diese Anhörungen, Begründungen und solche Dinge sind leider zwar Rechtswidrigkeitsmängel, die sich aber leicht beheben lassen. Das Verwaltungsverfahrensgesetz geht ja den Gedanken aus, Entscheidungen der Behörde nicht immer gleich abheben zu lassen, sondern möglichst zur Wirksamkeit zu verhelfen. Das ist ja auch häufig im Interesse, zum Beispiel eines Investors, die erhalten eine Baugenehmigung oder eine Investitionsrechtliche Genehmigung für irgendein Werk. Und wenn dann plötzlich die Kunden nicht ausreichen, warum ist alles kein Werkplan, die ganze Genehmigungsrechtliche, weil sie den Nachbarn greifen, dann sehen sie natürlich weiter aus. Und deswegen kann die Behörde in diesem Fall eben noch nachträglich begründen. Also merken Sie sich, Heilung ist bei bloßer, einfacher Rechtswidrigkeit möglich. Wenn allerdings Nichtigkeit vorliegt, ist ja von Anfang an alles unwirksam und nichtig, dann ist auch eine Heilung ausgeschlossen. Wie wehre ich mich dagegen? Bei dem einfechtbaren Verwaltungsakt müssen Sie Widerspruch einlegen. Anfechtungsklage kommen heute noch dazu. Also Sie müssen ein Verfahren einleiten, das diesen Verwaltungsakt anficht und zur Aufhebung führt. Bei der Nichtigkeit ist das nicht möglich. Wo nichts ist, kann ich auch nichts anfechten. Dort gibt es eine besondere Klage und kann aber feststellen, dass die Behörde das glaubt, dass das Gericht die Feststellung trifft, dieser Verwaltungsakt war nichtig. Diese Unterscheidung ist im Verwaltungsverfahrensrecht wichtig. Rücknahme oder Widerruf von Verwaltungsakt. Manchmal muss die Behörde nachträglich Bescheide der Aufhebung, will nachträglich Bescheide der Aufhebung. Da müssen Sie sehen, geregelt ist das beides in § 48 und 49. Also Aufhebung von Verwaltungsakten 48 und 49. Warum brauchen wir dann die Kommission? Das sind diese beiden Vorschriften. Und die Rechtsfolge ist dann der § 49a. Sie nehmen zum Beispiel bei Leistungsbescheiden solche Kosten und Erstattungen mit Zinsen. Und umgekehrt, wenn die Behörde etwas aufhebt und sie Leistung bekommen haben, müssen sie Erstattungen mit Zinsen. Aber 48 und 49 ist sozusagen die nachträgliche, nach Bestandskraft eingetretene Aufhebung von Verwaltungsakten. Die Behörde aus irgendwelchen Gründen nachträglich sich an den Verwaltungsakt gebunden fühlt und den selber aufhebt. Da ist es ganz wichtig, dass Sie eine Überschrift schreiben. Ich denke, alles schon in Überschrift. Von Rücknahme spricht man nach 48, wenn Sie sich unterschreiben, wenn es sich um einen rechtswidrigen Verwaltungsakt handelt. Die Behörde hebt also nachträglich einen rechtswidrigen Verwaltungsakt auf, weil sie zum Beispiel nachträglich erkannt hat, dass sie Mist gebaut hat. Oder weil sie nachträglich mitbekommen hat, dass das irgendwie nicht hinhaut. Also nachträglich wird ein rechtswidriger Verwaltungsakt aufgehoben. Das ist natürlich erleichtert möglich, weil Rechtsstaatsprinzip, das soll ja eigentlich nur unser rechtliches Handeln, hat sie mal rechtlich gehandelt, dann soll sie also auch diese in der Welt befindlichen rechtlichen Verwaltungsakten überall leisten. Während von Widerruf spricht man, Paragraph 49, das Wort Widerruf, das dürfen Sie nicht mehr als man doch nicht mal durcheinander nehmen. Bitte diese Begriffe nicht falsch verwenden, das bitte falsch angestrichen. Das ist mal ganz streng. Von Widerruf spricht man, wenn es sogar rechtmäßig befreit ist. Der Gesetzgeber hat es extra in die Beschriftung reingeschrieben. Also wenn ein Bescheid rechtmäßig braucht, die Behörde will dann trotzdem, weil sie sich anders überlegt hat, aufgeben, ist das ein Widerruf. Dementsprechend, wenn Sie sich mal die Voraussetzung der beiden Paragraphen anschauen, ist das nur unter sehr viel strengeren Voraussetzungen. Das kann man Strafe vergeben für sein Essen. Gibt's auch. Gibt's auch eine App. Chemnitz. Im Paragraph 48, auch 49 ist ähnlich, ist nämlich Verwaltungsakt. Das ist eine Auslösungsfrage, die sind gut. Rechtswidrige Verwaltungsakten oder rechtmäßige andere Verwaltungsakten, die begünstigt sind. Die begünstigten Verwaltungsakte, jeweils in Absatz 2 geregelt, sind immer ganz toll. Wurde schwieriger Voraussetzungen angegeben. Wurde nämlich Vertrauensschutz gegeben. Und das ist nur dann möglich, wenn dieser Vertrauensschutz durchbrochen wird. Wenn also Gründe gibt, warum man den Vertrauensschutz des Führers mehrmals diesen begünstigten Normalkarten jetzt trotzdem der Vertrauensschutz bewegt. Der darf nicht mehr nach Hause. Sehen Sie schon die Fälle, die gegeben sind? Ein rechtlicher Verwaltungsakt, eine einmalige Nachfolge Geldleistung oder teilbare Sachleistung, die gewährten hier vom Ausland darf nicht zurückgenommen werden, soweit der Begünstigte auf den Bestand des Verwaltungsakts vertraut hat in sein Vertrauen oder Abwägung für den öffentlichen Interesse. Boah, der wird dann aber nicht so. Vertrauensschutz, auch aus dem Rechtsstaat. Wenn die Behörde sich verrechnet hat, Sie haben zu dem Wort gekommen, muss gelöst werden, haben Sie da auch vertraut, durften Sie da auch vertrauen, auch wenn Sie nicht nachher. Das gilt dann nicht, wenn Sie sich den Verwaltungsamt verpflichten haben, eine Angabe. Jetzt gibt es den Fall des rechtmäßigen Verwaltungsamts, das ist noch strenger. Wenn ein rechtmäßiger, begünstigter Verwaltungsamt aufgehoben hat, das kann auch eine einmalige Sachleistung, eine laufende Sachleistung sein, dann muss das durch Gesetz ausdrücklich vorgesehen sein. Das ist eine extra Ermächtigungsvorlage. Ja. Und dann geht das im Übrigen nur dann, wenn der ursprünglich eine rechtmäßige Auflage verfügbar war und Sie aber als Begünstigter die Auflage nicht eingehalten haben. Nummer 2 ist das. Oder wenn ein benachträgliche Tatsachen so gravierend sind, dass man bei vollständiger Würdigung einen Widerruf an sich vorbehalten. Oder warum? Wenn Sie die dann in den Fall des Aktiens noch kein Gebrauch gemacht haben. Oder ist sehr schwer nachteilig des Gemeinwohls. Ich danke euch vielmals. Die Behörde darf einfach so rechtmäßige, begünstigende Verwaltungsakte aufgeben. Das darf sie nur in Ausnahme. Das heißt, ich danke vielmals. Merkwürdig habe ich mir doch, ist ja gerade entscheidend. Jetzt ist noch eine wichtige Sache, die sich notieren soll. Das Gesetz schützt den Begünstigten oder jeden als Sagen, der Verwaltungsakt ist, nach eine Frist. Die Behörde darf sich also auch nicht ewig Zeit lassen. Erhält sie von den Tatsachen Kenntnis. Das ruppelt ihr gleich auf das Papier. Dann hat sie gerade mal ein Jahr Zeit, um es zu entscheiden. Kannst du es mir Bleistift mit wegnehmen? Richtig, weil Fördermittel, manchmal ist die Sache mehr rum. Und plötzlich kann die Behörde nicht mehr in die Rücknahme des rechtlichen Fördermittels einzugehen. Könnte man. Die Jahresfrist, die gilt generell. Schlagen Sie oder schlagen Sie mal den 49 rein. Den 49. In jedem Absatz. Plötzlich in Satz 2, ganz versteckt nach den ganzen Voraussetzungen, in denen Sie ihn widerrufen dürfen, dann steht plötzlich § 48 Absatz 4 gilt entsprechend. Im 49 wird also so eine kleine, häufig übersehene Verweisung auf 58 Absatz 4 diese Jahresfrist auch für den Widerruf rechtmäßig vom Verwaltungsamt aussprechen. Dann müssen Sie den 48 Absatz 4 in der Weise lesen, dass es dann heißen würde, er hätte die Behörde von Tatsachen Kenntnis, welche den Widerruf eines rechtmäßigen von der Uni oder August. Also merken Sie sich, dass das später auch zu tun hat. Ja, es ist. Und ganz wichtig ist, selbstverständlich, jetzt sogar Mensa-Einlieferung. Was die Praxis? Es ist manchmal gut, der Behörde alles zu schicken. Weil wenn Sie ahnen, dass irgendwo rechtmäßig einzugehen ist oder Sie nicht mehr wissen, ob es rechtmäßig einzugehen ist, dann sollten Sie jedenfalls versuchen, diese Frist in der Arbeit zu setzen. Das heißt, Sie schicken also alle Ihre Unterlagen auf einen vollständigen Verwendungsnachweis zu machen. Und lassen Sie auch einen Eingang limitieren und versuchen auch nochmal einen Schritt zu machen. Wichtig ist, dass nur mit dem Inhalt, dass man erkennt, der Sachverhalt, man muss sich mit der Sache mal befasst haben. Das ist deswegen wichtig. Die Rechtsprechung hat nämlich, weil die Behörden häufig die Jahresfristen vergeigen. Ich bin so pink viel cooler. Nicht der Eingang bei der Behörde ist maßgeblich zum Auslösen der Jahresfrist, sondern erst, wenn der Beamte sich vorlegt, heute schaue ich mir mal die Akte sowieso an, die auf seinen Platz liegt und dann bearbeitet. Das ist ja häufig auch. Das war auch mal. Oh, ach, das ist so, ich bin, wir können heute nicht tricksen und sagen, ich habe erst eine später bearbeitet. Das ist toll. Und um das in der Praxis auszuschließen, ist mein taktischer Trick, und auch habe ich erfolgreich so gemacht. Die Beamten arbeiten so, weil sie es nicht wollen, trotzdem nicht sofort. Weil da noch viel anderes in dem Zimmer rumliegt. Aber sie können zumindest sie faktisch zwingen, sich damit auseinanderzusetzen. Indem sie erstmal der Faxbekenntnis, alle Unterlagen vollständig und dann nochmal nachfragen. Denn wenn der Beamte antwortet und sagt, ja, ist doch vollständig, muss er sich inhaltlich befasst haben. Dann hat er bearbeitet. Also einfach nur, kann was erhalten, vielleicht nicht. Aber wenn Sie nochmal fragen, warte, das ist doch vollständig, das setzt ja einen gedanklichen, inhaltlichen Prüfvorgang von Tatsachenkenntnisnehmen voraus. Und damit haben Sie ein E-Mail plötzlich, ja, aber vollständig mit Datenunterlagen leider die nächste bearbeiten. Und diese E-Mail ist die Jahresfrist. Und dann kommen Sie häufig in den Genuss und sagen, Sie haben das richtige Ausschuss, das kann nicht verlernt werden. Wenn Sie dann später nochmal sagen, ach so und so, ich verzögere das, ich bringe nochmal irgendwas anderes, aber Sie dürfen nicht sagen, ich ergänze noch, weil dann haben Sie ja keine Tatsachen. Sie können im Verfahren immer noch so Tricks ausüben. Lassen Sie es mal liegen, dann können Sie berücksichtigen, dass der Sachverhalt krank ist, dass er Kind krank, dass er Urlaub hat, dass vielleicht ein Dezernatswechsel eintritt. Dann sagen Sie, wir wollen uns nochmal äußern dazu, machen Sie aber nicht. Geht dann nochmal drei Monate rum. Und so kommen Sie in diese Jahresfrist rein. Ich habe also mehrere Fälle, wo Leute um die Rückforderung von Subventionen herumgekommen sind. Gerade weil irgendeine Auflage nicht richtig gemacht hat, weil Ausschreibungsverfahren was schiefgeladen ist und so weiter und so fort, wo die Jahresfristen eingehalten werden. Und da gibt der Beamte, der es nicht gesehen hat, und der 48 Absatz 4, gerade bei Widerruf rechtmäßiger Tatsache, das müssen Sie sehen, die 49 guckt er sich an, aber der übersieht, dass da Paragraph 48 Absatz 4 gut entsprechend steht. Und bei Fördermitteln, die zum Beispiel ausgereicht wurden, sind die meisten rechtmäßig. Aber was sie meistens machen, da steht irgendeine Hilfestimmung, irgendeine Auflage haben Sie nicht eingehalten. Irgendwas ist bei Ihnen schiefgegangen. Sie haben was vergessen, ins Anzubauen. Sie haben vergessen, irgendwo von wegen jemand zu fragen. Sie haben irgendeine Umweltauflage nicht ganz eingehalten, rechtzeitig. Oder Sie haben ein Ausschreibungsverfahren aus dem Gegenüber gemacht. Alles Verstöße gegen Auflagen wirken zum Teil Deswegen, weil das so häufig vorkommt, ist es wichtig, dass man vollständig die Rechnungsnachweis hat und möglichst diese Jahresfrist aufsetzt. Und es ist eben wirklich so, dass die Sachbearbeiter in den 49 prüfen, zwar alle Voraussetzungen schön durchprüfen, aber diesen kleinen Satz, § 48 Absatz 4, gilt entsprechend übersehen. So was, das sind Mehr müssen Sie sich hier dazu nicht merken. Unterscheidung haben Sie jetzt verinnerlicht. hatte schon die Worte Bestandskraft verwendet. Nochmal ganz kurz. Lage. Verwaltung sagt, soll an sich fehlerunabhängig wirksam sein. Nur die Wichtigen. Dort schlägt ein Mangel, ein Wichtigkeitsfilter sofort auf die Wirksamkeit durch. Alle anderen sind fehlerunabhängig rechtswirksam. Wenn sie also nicht mehr anfechtbar sind, sind sie trotz ihrer Rechtswidrigkeit wirksam und von den Betroffenen zu beachten. Wenn diese Verwaltungsakte nicht mehr anfechtbar sind, also für jeden oder für den Betroffenen die Rechtsmittelfrist abgelaufen ist, nennt man diesen Zustand Bestandskraft. Wo heißt es Rechtskraftheit? Durchsetzen zu lassen. Also Sie kriegen eine Auflage und Sie kriegen eine Abrissverfügung. Geht da nichts dagegen vor oder alle Ihre Rechtsbehälter haben keinen Sinn gehabt, sind erfolglos angewiesen worden, sind Bestandskraft haben, jetzt kann die Behörde vollstrecken. Und er hat sein Gesetz abgelaufen, ist die Frage, ich zu ihm gesagt, dass es nur die Uhrzeit nicht stimmt. Jetzt hat er auf 2012 sein Handy eingestellt, jetzt geht's. So, das ist meistens so. Wie läuft es zum Verwaltungsamt ab? Mir ist so ungefähr Rechtsverfügung. Sie haben schon gelernt. Bis zur Bekanntgabe 41 VGVG, können Sie da reinschreiben, ist es nur ein Entwurf. Erst zur Bekanntgabe, ein Zugang, in der dem Adressaten bestimmte Tanks einbringen. Das kann ja auch E-Mail, was Sie haben, bei den chronischen Verwaltungsakten sein, führt zur Bekanntgabe. Die Bekanntgabe löst die Rechtsbehelfsfristen aus, zumindest dann, wenn ordnungsgemäß belehrt wurde. Hier können Sie sich an die Folien reinschreiben, Paragraph 70 VWGO, dort steht zum Beispiel die Monatsfrist im Widerschutz. Sie können sich auch in Paragraph 58 VWGO reinschreiben, da steht hier mit drin, dass solche Fristen nur laufen, wenn sie ordnungsgemäß belehrt wurden. Wenn sie nicht ordnungsgemäß, dann nicht ordnungsgemäß und vollständig belehrt wurden, gegen eine Jahresfrist 58 VWGO. Und ist die Rechtsbehelfsfrist abgelaufen, tritt Bestandskraft ein. Diese gilt ewig, es sei denn, die Behörde hebt nachträglich auf oder aus anderen Gründen tritt Erledigung ein. Ein Verwaltungsakt kann sich auch erledigen. Er verliert seine Rechtswirkung automatisch. Zum Beispiel Schüler, die in eine bestimmte Klasse aufgenommen wurden, sind in Klasse 5 im Schuljahr 2013-14. Dieser Bescheid verliert seine Regelungswirkung, wenn das Schuljahr zum Part 13-14 abgelaufen ist. Oder wenn Sie in das Sommersemester zum Part 13 immatrikuliert worden waren, sind Sie nicht, aber wären, dann wäre unterdessen dieser Immatrikulationsbescheid unwirksam, wenn das Sommersemester zum Part 13 schon abgelaufen ist. Ist also erledigt. Das nennt man Erledigung. Kann durch Aufhebung an den Verwaltungsamt eine Regelungswirkung verlieren, kann aufgrund eines Bedingungseintritts, weil irgendwas drinsteht, ist dazu formuliert, unter der Bedingung das, soll er unwirksam werden, kann unwirksam werden, er kann durch Fristabnahme sich erledigen oder er kann auch sonst, auf sonstige Weise sich erledigen, weil er zum Beispiel den Verwaltungsamt vollzieht. Zum Beispiel die Anforderung, ein Auto wegzufahren. Dieser Bescheid, diese Anforderung ist so lange wirksam und kann versteckt werden, solange das Auto dasteht. Und das Auto auch weggefahren, ist es ja nicht mehr da. Also kann ich diesen Verwaltungsakt auch nicht mehr verstrecken. Er ist erledigt, er ist weg. Er hat seine Regelungswirkung entfallen. Er hat aber manchmal noch Nachwirkungen. Manchmal ist nämlich für Sie interessant, nach diesem Erledigungszeitpunkt dann doch noch irgendwas klären zu lassen, zum Beispiel feststellen zu lassen. Die Maßnahme rechtlich war oder nicht, gibt es eine besondere Klage auf die Fortsetzung feststellen zu machen. Das ist also sozusagen das Leben, die zeitliche Schiene, die Historie eines Verwaltungsamts. Normgegebene Spielräume heißt die nächste Folie. Auf dem Prüfungsschema für den Eingriffsverwaltungsamt habe ich Ihnen schon gezeigt, es gibt zum Haben Sie als Behörde einen Spielraum eingeräumt bekommen, auf der Frage der Voraussetzung des Einschreibens, also die Tatbestandsvoraussetzung, also die Voraussetzung für ein Tätigwerden vorliegen, nennt man das Beurteilungsspielraum. Merken, Beurteilungsspielraum. Gekennzeichnet dieser Beurteilungsspielraum etwa durch unbestimmte Rechtsbegriffe. In den Prüfungsordnungen, klassischer Fall für Beurteilungsspielräume, steht drin, hat der Prüfling hier an ihm zu stellenden Anforderungen entsprechend der Ausbildungs- und Prüfungsordnung erfüllt, ist ein Job auch im Lohn, der entsprechend sein Leistungsspektrum zu erteilen. Ja, was ist denn das erfüllt sein? Das ist doch subjektives Einschätzungsspielraum des Prüfers, also das ist eine Behörde des Beurteilungsspielraums der Behörde. Das heißt, genau gucken, dieser unbestimmte, dieser Spielraum, der der Verwaltung eingeräumt wird, auf Tatbestandsebene, nennt man Beurteilungsspielraum, der heißt vor allem mit unbestimmten Rechtsbegriffen, die also noch ausgefüllt werden müssen, verbunden. Diese Beurteilungsspielräume sind im Regelfall auch gerichtlich überprüfbar, im Regelfall voll überprüfbar, es sei denn, es handelt sich um Prognoseentscheidungen, Risikobewertungen, Prüfungsentscheidungen, Sachverständigen und Entscheidungen oder ähnliches. Ansonsten ist das, was die halt, was unbestimmte Rechtsgebiet ist, durch die Rechtsprechung prüfbar. Anders ist das auf der Rechtsfolgenseite. Wenn bestimmte Voraussetzungen vorliegen, kann die Behörde irgendwas machen. Wenn irgendwo im Gesetz dieses Wort kann oder soll drinstehen, vor allem kann, dann sollten Sie sich merken, ist der Behörde ermessen. Wir sprechen hier bei Rechtsfolgen orientieren oder von Spielräumen der Verwaltung auf der Rechtsfolgenseite immer von Ermessen. Bitte werfen Sie die Begriffe Beurteilungsspielraum und Ermessen künftig nicht mehr miteinander. Ermessen ist also auf der Rechtsfolgenseite liegender Verwaltungsspielraum. Die Behörde hat einen Entscheidungsspielraum. Ob sie einschreiten, ob sie nicht einschreiten. Ob sie einschreiten, auf welche Weise sie einschreiten. Ob sie die A, die Maßnahme A, die Maßnahme B, die Maßnahme C ein, zum Beispiel Baurecht, ob sie nur eine Nutzungsuntersagung ausspricht oder vielleicht eine Baueinstellungsverfügung oder ein gleiches anderes verfügt. Das sind ja unterschiedliche Rechtsfolgen, die theoretisch möglich wären. Wenn so etwas im Gesetz eingeräumt ist, ist es ermessen. Hier ist der gerichtliche Prüfungsumfang beschränkt auf sogenannte Ermessensfehler. Die wird also nicht voll nachgeprüft an die Behörde richtig, sondern nur, ob sie das Ermessen richtig ausüben. Was ist Ermessen? Tatbestand geht vor, aber das Gesetz geht eben in der Ermessensgrundlage mehrere Rechtsfolgen vor, die Behörde auszugeben. Die Voraussetzung ist befugt, kann, also kann bestimmt. Kannst du auch Text anschreiben? Ja, habe ich auch schon gemacht. Am besten ist natürlich, das meint hier § 40, nicht einfach willkürlich, sondern am besten ist immer nach dem Sinn und Zweck der Vorschrift. Es gibt auch die Auslegung, die teleologische Auslegung, ist also nach Sinn und Zweck der Messensvorschrift mal auszulegen. Steht irgendwo im Gesetz, muss das gemacht werden, ist das zu machen? Ist kein Ermessen. Kein Ermessen, weil sie zwingend vorliegen. Muss angeordnet werden. Hat die Behörde also. Ist das vorzunehmen? Kann, haben wir schon gesehen, ist Ermessen. Es gibt ein Mittelding, das Zwitterling, das Sollvorschrift. Das ist an sich eine Ermessensvorschrift, wobei aber das Ermessensstand eingeschränkt ist. Im Regelfall soll die Treffen Rechtsfolge ausnahmsweise bei atypischen Fällen kann die Behörde was anderes machen. Hier kein Spielraum, hier richtiger Spielraum und hier eigentlich kein Spielraum, sondern nur in Ausnahmefällen ein Spielraum. Na, wenn andere noch kommen, kannst du nicht. Ja, hast du ja immer gezeigt. Sie müssen auch noch die Rechtsfigur der Messensreduktion auf Null kennenlernen. Das ist der Fall, der von der Fahrt gekennzeichnet wurde. Es gibt Tatbestände, wo drin steht, würde dann bei einem vorliegenden Stück geparkt haben, das und das tun. Jetzt hat aber die Rechtsprechung in diesen Fällen gesagt, das ist eigentlich die Aufgabenblätter, die wir als Prüfungsserie für Mathe haben, bei Dropbox hochgeladen. In Wirklichkeit ist es aber nein, der Lukas hat doch eine neue Prüfungsserie für uns. Ja. Für mich nicht, gibt es aber bei Facebook bestimmt. Beispiel. Es gibt eine polizeiliche Ermessensvorschrift, die sagt, bei Verstörung öffentlicher Sicherheit in Ordnung, das gehört auch rechte Dritter, Rechtsgüter-Dritter, das sind komplette Behörde, die erforderliche Maßnahmen. Ja. Soweit ist es dann nur zu einer B-Mitschrift. Bundesgerichtshof. Es gibt eine Vorschrift, die sozusagen alles, was nicht ausdrücklich geregelt ist, auffangen soll. Wenn eine Störung oder eine Gefahr für die Öffentlichkeit auch vorliegt, wozu auch rechte Dritter gehören, kann Ermessensvorschrift die Polizei die erforderliche Maßnahmen tun. Jetzt wenden wir den Fall, dass ein Geiselnehmer eine Innenhafenstätte überfallen hat und dort die Muttis, die kleinen Kinder und die Erzieherinnen in seine Gewalt entfacht. Die Polizei erhält einen Anruf, das ist nicht geregelt, das ist genau diese Vorschrift, die ich gerade genannt habe. Gefährdung für öffentliche Sicherheit ist vorhanden, hier geht es um jeden der betroffenen Kinder und Bullies und Erzieherinnen. Jetzt sagt der Beamte am Telefon, subsumieren wir mal. Bei Gefährdung für öffentliche Sicherheit und Gefahr. Kann ich nicht sagen, ja, das ist schon. Aber es ist genau dieser Paragraph 3 des Sächsischen Polizeigesetzes. Kennen Sie jetzt nicht mal aus? Das ist ein Polizeigesetz. Und da sagt man, das ist zwar der Ermessensvorschrift, die Ermächtigungsgrundlage für Einschreiten ist, aber bei solchen höchsten Rechtsgütern, verstehen Sie doch von selbst, von der Funktion der Aufgabe der Polizei her, versteht sich ja von selbst, dass jetzt die Behörde nicht einfach sagt, ich mache was, ich mache nichts, ich mache was, ich mache nichts, oder ich fahre so nach vorbei, ich winke bloß mal, sondern da verpflichtet sich das Ermessen auf ein Einschreiten, du musst einschreiten. Das ist ein Anrufsermessen nach Null. Bei der Frage, was darf ich denn auswahlen, ist wahrscheinlich auch dahingehend, dass man nicht irgendwie so einen Dorfpolizisten von eben an hinschickt, sondern ein entsprechendes Deeskalationsteam oder irgendein entsprechendes Sondereinsatzgruppe oder Kommission, die heißt in dem Land ein bisschen anders, die auf solche Dinge, aber auch auf Überwältigung eines solchen Geiselnehmers vorbereitet und spezialisiert sind. Also kann ich nicht irgendjemanden damit hinschicken. Das verdichtet sich auf null, einen dafür ausgewählten Polizisten dorthin zu schicken. Ich bin schon da. Und wir haben eine halbe Stunde. Das reicht nicht. Damit sehen das Sie, Ermessensreduktion, dieses kann, wird auch nicht immer auf das Böse gelegt. Es gibt ja auch einen besonderen Fall. Ja, ist unwichtig. Das will er nicht wissen. Im Jahr 1972, ja. Das war ein anderer Fall, wo es das um den Fall, da hat man im 21. versucht, genau dieser Argumentation zu sagen, ihr müsst. Das geht so nicht kleiner drucken, weil das kannst du auch mal lesen. Ich stamme einen Einsitz im Fall. Haben die eine Familie? Anstelle des von den Führern sozusagen gekidnappten Herrn Martin Schreiber versucht und hat es nicht gemacht. Landbetreiber ist sozusagen dafür eine Schuld. Aber es gibt hier trotzdem noch ein Rest, aber es gibt welche Maßnahmen. Die Einschreitungen müssen die Schulden, aber konkret Terroristen sollen entlassen. Das darf ich in diesem Fall nicht. Weil also nichts gibt. Gut, nur so viel, das müssen Sie nicht wissen. Einschreiten, am besten gibt es viele Fälle, die in der Rechtsprechung anderen Hand sind, zum Beispiel in der Nachbarn. Das müssen Sie nicht wissen. Nicht relevant. Nicht relevant? Er hat gerade gesagt, müssen wir nicht wissen. Wie soll ich mir das dann im Buch markiert? Ich habe mir das auch gerade alles markiert. Das gibt es furchtbar. Ich bin nicht darauf vertraut, dass die Behörde nichts zu unternehmen, sondern sie hat es zu tun. Was sind unsere Ermessensfehler? Dazu haben wir es natürlich so gemacht. Wenn ich Ermessen habe, haben wir gehört, die Gerichte überprüfen dieses Ermessen nur eingeschränkt. Nur überprüfen die, legen sie dieses Schema aber rein und sagen, liegt einer der vier Ermessensfehler vor. Ermessensunterschreitung, Ermessensnichtgefahr. Dann ist die Basis aber rechtswidrig, wenn die Behörde noch nicht erkannt hat, dass sie Ermessen hat. Sie denkt, sie ist gebunden. Sie denkt, sie muss. Sie denkt, sie hat doch keine Entscheidungsspielräume. Das ist doch besser. Dann geht's. Nehmen die Gerichte an. Erkennt man meistens am Schriftverkehr, erkennt man daran, dass die Behörde vorfällt. Wir mussten ja so handeln. Fragt das Gericht. Wusstet ihr? So eine Antwort stimmt. Ah, habt ihr offensichtlich euer eingeräumtes Ermessen verkannt. Ihr habt wohl offensichtlich Ermessen unterschritten, ihr habt gar nicht Ermessen ausgeübt. Also wir mussten ja so handeln. Das kommt ganz klar. Das hat auch mal einer zu mir gesagt, wir mussten so handeln. Deutet sehr stark an den ersten Ermessensverkehr. Ermessensüberschreitung sind die Fälle, in denen in den Augen das Gesetz 100 Möglichkeiten, wie man reagieren kann, einräumt. Auch die Gehörde wählt sich die 100 aus und die 100 aus. Nee, glaube ich auch noch nicht, weil das nutzt dann nicht. Etwas, was nicht vom Ermessen her passt. Klaus, war gut, na, geh mal her. Klaus, Unmodell, gut. Ein Ermessensfehlgebrauch. Ermessensfehlgebrauch, man erkennt, dass die Blüte völlig andere Gründe. Ach, da ist so ein Christenfrosch, so ein P. Christen-P. Christen-Pipi, meine ich. Das hat die Behörde nur zum Anlass genommen. Das sind Finger, ja? Oder einen flüssigen Bürger zu fassen. Dafür sind auch baurechtliche Vorschriften nicht da. Du stehst da. Und der Sachbearbeiter hat irgendeinen anderen Grund. Weil der Antragsteller oder Betroffene immer dumm gekommen ist. Plötzlich ich habe mich mal auf den Winter gefreut, dann braucht immer bis Anschuhe im Alten. Wenn das also irgendwie rauskommt, wenn das bekannt wird und wenn das gut ist, am besten fehlt es auch. Das sind andere Gesichter, nicht die, für die eigentlich die Gesichter gedacht sind. Machst du nicht im Sommer, wenn du das hattest. Ich war nicht ja gebracht, ne? Ich hätte mir so im Sommer mal Fäustling an. Ich weiß noch deine Geschichte mit dem Schnuller. Der Trauma. Das sind so die Dämpfe, die wir angucken müssen. Und dann sind wir eigentlich unter dem Verfahren durch. Wir haben hier Entscheidungen. Ich bin nicht schwach von dir. Nee. Ja. Ich kann auch nicht. Jetzt sind wir also nicht mehr in der VW, im VW, sondern in der VWGO, Verwaltungsgerichtshof. Sie haben in meinen Unterlagen diverse Prüfungsschemata. Sie sollten sich auch vor allem das erste merken. Guckst du dir an. Ich das ist im Mundlack. Sollten sich vor allem da an künftige anderen Schemata ableiten. Unterschieden wird immer bei der Frage, hat ein Rechtsmittel, hat das Gericht das ein Recht zu geben, muss ein Urteil in ihrem Sinne ergeben. Und immer zwischen der Frage, ist die Klage oder Antrag zulässig, erste Prüfungsführung, und zweitens, ist die Antwort begründet. In jedem Urteil lesen Sie Begründung drin, die Klage war zwar zulässig, aber nicht begründet. Die Klage ist unzulässig, ist bereits unzulässig, im Übrigen auch nicht begründet. Das Gericht muss sich in jedem Urteil gegen den Schluss mit der Frage der Zulässigkeit und der Begründung auseinandersetzen. Was ist Zulässigkeit? Ist denn überhaupt das angerufene Gericht bzw. der angerufene Rechtsweg zulässig? Haben wir es mit Verwaltungsgerichten zu tun? Dann in § 40 HBGU auf, den kennen Sie schon, dort steht drin in allen Habe ich die richtige Zuständigkeit, sachliche Zuständigkeit, optische Zuständigkeit gewählt? Das hast du schon mal gehört. Ist das angerufene Verwaltungsgericht in Leipzig zuständig oder ist das eigentliche Verwaltungsgericht in Dresden zuständig? Für Koblenz, wo sonst du? Dritter Prüfungspunkt. Habe ich denn das richtige Klageverfahren gewählt? Habe ich die richtige Antwort gestellt? Kann ich das, was ich will, mit dem von wir bestellen Anfragen überhaupt durchsetzen. Das ist ganz einfach. Wenn Sie einen Verwaltungsakt zum Beispiel weghaben wollen, müssen Sie einen Beklag erheben, die auf Aufhebung, auf Anfechtung gerichtet ist. Wollen Sie hingegen einen Verwaltungsakt bekommen, eine Leistung der Behörde, müssen Sie etwas machen, was die Behörde erst zu dem Erlass der begehrten Maßnahme verpflichtet. Dritter Punkt. Klagenfunktion. Übrigens, die Rundgefensterhandel sind immer auf der Klage, wenn Sie es nicht anfangen. Ja, klar. In Deutschland darf nur jemand vor Gericht gehen, sondern jemand anders, der ein Eilrecht verletzt. Beziehungsweise, wenn er eine Handlung einer Behörde will, geltend machen kann, dass er darauf einen Anspruch hat. Oh, das ist schon leer. Das ist schon fast leer. Das bedeutet also, dass sich auf einiges Dienst gewesen ist. Was denn? Da geht es mir kritisch, weil alles andere wegverweisen. Das ist eigentlich komplett ein Satz. Nur ein kleiner Ausschnitt von Rechten räumt Ihnen eine Rechtsmacht, eine Rechtsposition ein. Zum Beispiel Grundrechte, das sind zugänglich, typische zugängliche Rechte. Ja, das ist gesagt. Die Nachbarschaften vorschreiben. Die gerade zum Zweck erlassen worden sind, den Nachbarn zu schützen. Wenn Sie zufällig Nachbar sind, dann sind Sie eben mitgeschützter. Sie dürfen sich darauf. Vor. Meine Nachbarn haben ja auch nicht zu melden. Wurde bei der Einreichung der Klage und bei das Rechtsbehalt die richtige Form eingehalten. Bei Klagen zum Verwaltungsgericht finden Sie im 80er-Jahr das Erfordern ist, dass Sie schriftlich oder zur Unterschrift eines Buchungsbeamten Chefs eine Klage einreichen können. Nein, 87 ist es nicht. 81. Die Klage schriftlich zu erheben beim Verwaltungsgericht kann Sie auch zur Unterschrift des Buchungsbeamten Chefs erheben. Es kommt darunter gleich wie die FDP. Sie können schriftlich die Klage zum Verwaltungsgericht auch per Postkarte erheben. Wenn Sie zum Postkarte schreiben, liebes Verwaltungsgericht. Oh, ich muss mich anmelden, noch 25 Euro Gutschein. Gestern erhalten Sie Bescheid, dass der Gemeindebesitz im Einstand Postbankkunde. Das ist zwar okay. Ach, hast du zwar 5 Schuhe vereint? Ich einverstanden. Das kriegen Kredit mehr, aber hast du noch 25 Euro gekriegt. Aber ich habe aber erkennt, dass du nicht mehr Waffe musst. Du hast ja noch keinen Waffe. Ja, stimmt. Studienkredit. Wenn man unterschrieben hat, ist das eine wirksame Klage. Das ist ganz klar. Ich sage dann dazu, dass du mit Landen hallo. Danke. Ja, das ist eigentlich. Aber es wurde reich. Es gibt Leute, die zurück sind, ob alle selbst machen oder Anwalt, und inzwischen wollte die Frage auch. Es gibt auch einige, die ganz zu gewandt und sagen, ich möchte dafür hier die Klage erheben. Dann gibt es eine Stelle, dann hat sie hingeschickt, den Buchungsbank, der sagt, okay, hat dann der andere Bescheid mit. Dann geht der Tipp dann das. Theoretisch, wenn du zu einem bestimmten Garten kündigen willst, dann ist das kurz gespannt. Wenn Sie also wirklich mal Ihre Not, ich kann einmal leisten wollen oder können, dann dürfen Sie nicht einfach da sein. Es geht nur beim Verwaltungsgericht. festzumachen. Schlagen Sie bitte auf. Schlagen. Der 14. Wenn Sie ein Feld mir verhalten, ist ein Feuersfestival. Da steht aber ausdrücklich drin. Lagerfest. Die Anfechtungsklage. Ich habe schon mal nicht verstanden, wo es ist. Da steht in Absatz 2 für die Verpflichtungsklage, die in Absatz 1 entsprechen. Wenn Sie das kenntlich gemacht haben, nur für diese beiden Klageordnungen sind, ist dieser Frist. Anfechtungsklage, Verpflichtungsklage. Da gibt es eine Frist, muss innerhalb eines Monats nach Zustellung des Widerspruchs bescheißen lassen werden. Vorverfahren. Normalerweise findet ein Vorverfahren statt, aber eben auch nur bei Anfechtung und Verpflichtungsklage. Ja, diese Woche ist der Wirtschaftsinformatik. Aber 68 vorsteht besondere Vorschriften für Einfechtungs- und Richtlinien. Wenn Sie es aber mal fett machen, und Sie überstreichen Werkesamt, sagt schon den vorigen Einfechtungs- und Richtlinien. Nur diesen ist normalerweise das Widerspruchsverfahren. Ich versuche jetzt bei deinen ganzen Strichen mir aufzuschreiben, wo ich am Ende meine Markierung in meinem Buch setzen muss. Du musst einfach bis nächsten Montag hingehen, alles mitschreiben und dann hast du die Klausurergebnisse. Dann nimmt die 1:1 dran, habe ich gehört. Oh. Haben wir gleich einen Teil dazu, aber wenn Sie sich das mal sagen, kommen Sie zurecht. Wenn Sie sich dann noch die anderen Anforderungen genau. Das macht Spaß. Die soziale Komponente begeistert dich. Dann könnte ja auch die Klausur sehr gut bestehen. Oder könnte es mindestens insoweit. Habe ich im öffentlichen Rechten sehr gut bekommen. 1,0. Könnte ich mit tot sein. Wenn eine 1 vor dem Kopf steht, dann bin ich echt tot. Also, wenn es 1,7 wäre, dann ist es ja 1,72. Genau. Wenn es 1,7 wäre, was immer noch geil ist. Zusätzliche Prüfungsschema verletzt ja auch den Bildungszeitrecht für diese Rechtsmöglichkeit auch tatsächlich bereits. Das weiß jeder, was ein Multifunktionsdrucker ist. Punkt. Und bei Nadeldrucker. Genau. Aber wird das nicht hier die geteilte Klausur mit wirtschaftlichem Alter zusammen? Was? Info, ja. Ja. Habe ich trotzdem schlecht bewertet. Multiple Choice oder? Wie soll ich das da dran nehmen will? Fragen wir mal. Zumal das nimmt auch irgendwie den Druck aus Wirtschaftsinformatik raus, weil Informatik ist ja nicht schwer zu verstehen. Nee. Ich mach mir da überhaupt keine Gedanken. Bis auf Mathe. Ne, Mathe hab ich sogar mal gar nicht so schlecht das Gefühl. Ich hab schon mal Mathe verkackt. Das war eh nicht leicht. Ja, aber jetzt bist du dieses ganze Semester nicht zu Mathe hingegangen. Jetzt hast du besser schon jetzt, wo das ganze Semester nicht bei Mathe war. Jetzt kannst du schon mal nicht auf dich schieben. Jetzt kannst du nicht auf mich schieben. Das mal, ich finde es echt kackenkreis, Hundekurs, dass der einfach, obwohl er weiß, dass er gerade nicht mehr gekommen ist, dass der jetzt schon zweiter anscheinend. Weil der hat sich anscheinend überhaupt keinen Plan gemacht, wie sein Plan, also wie er mit dem Stoff vorankommen möchte. Sonst würde er nicht Samstag seine Prüfung schreiben. Um 8.30 Uhr vor allen Dingen. Weißt du, wann ich Samstag aufstehen war? Um 6. Da weißt du, warum meine Straßenbahn fährt entweder am 8.30 oder 7.59 Uhr. Und ich fahre natürlich nicht 8.19 Uhr, weil wenn die 10 Minuten Verspätung hat, bin ich zu spät. Ja. Das heißt, ich fahre wirklich 7.59 Uhr, das heißt, ich muss, ich glaube, 7.39 oder 33 muss ich dann da stehen. Ich muss mal gucken, an der Haltestelle. Bei mir ist es auch so mega beschissen. Was zum Kotzen ist das? Paragraph 42, Absatz 1, erste Alternative. Sind wir noch in zweiter Alternative geregelt? Sowie die Verurteilung zum Erlass eines abgelehnten oder unterlassenen Verwaltungsakts. Ich möchte einen Bescheid haben über die Gipfelgenehmigung. Nennt man das Verpflichtungsklage. Ist Paragraph 42 Absatz 1, zweite Alternative, oder Variante 2. Und wenn Sie, da müssen Sie jetzt aufpassen, jetzt kommt noch mal Klausur nicht dran. Aufpassen, das kommt nicht in der Klausur dran. Wenn Sie von der Behörde also nicht einen Bescheid haben wollen, die Genehmigung in der Nachricht ist, sondern nur wollen, dass dass irgendeiner ein Auto wegfährt oder dass die Behörde etwas eben abreißt und ihn irgendwo etwas gelb lackiert. Irgendwas, was keine Regelung hat, also den Realakt von der Behörde wollen, hat das die VWGO vergessen zu kriegen. Die haben das vorausgesetzt. Die haben an anderer Stelle geschrieben, Leistungsplan. Die haben, weil das in der ZBO geregelt ist und die VWGO eben erst in den 70er Jahren das mal so lassen muss, das kennt sie ja nicht. Ich sage später, ist das ein US-Gesetz, hat man gesagt, normal Leistungsfrage, wo ich bestimmtes tun und lassen will, das ist ja ganz klar, das ist ja ganz logisch, die gibt es ja immer. Die hat man vergessen zu regeln. Die wird zwar erwähnt beim Feststellungsplan, wenn man Leistungsfrage aber sie ist nicht geregelt. Und Sie merken, diese Leistungsfrage ist in der Region nicht geregelt. Amazon macht sogar 30 Teile. Doch in Regeln ist es so. Wenn Sie hingegen deswegen bin ich Amazon tun, ne? Gar keinen Bescheid anfechten wollen, ja, keine Leistung brauchen wollen, so keinen Bescheid erstreiten wollen, sondern nur geklärt haben wollen, wie die Stellungsstellen und wie wollen ein Rechtsverhältnis festgestellt haben, dann Feststellungsfrage. Ist übrigens, glaube ich, ein Buch, Paragraph 3. Die Klage haben sind alle in 42, 43 geregelt. Wenn Sie sich Geld markieren und sinnvoll anstreichen, finden Sie es in der Klausur und später gegen so besprechen Arbeit. Und die Feststellungsklage eine besondere Form, weil der nur festgestellt werden soll, ob ein Verwaltungsakt nichtig ist, ist in 43 Absatz 2 geregelt. Das ist ja die Nichtigkeitsfeststellung. Der Mensch schließt sich der Kreis. Wenn die Behörde bescheidet, der Bescheid ist doch wirksam, der ist gar nicht richtig, würden Sie es doch irgendwie klären lassen. Dann ist die Feststellungsfrage, aber Nichtigkeitsfeststellungsfrage, Paragraph 43 Absatz 2, die richtige Paragraph. Und dann gibt es noch ein besonderes Verfahren. Deshalb, da geht es um Satzung, die Bescheid, sondern Sie wollen für alle verbindlich markieren lassen, Amazon ist ob ein höheres Gericht, ein Oberverwaltungsgericht, ob irgendeine Satzung oder eine Rechtsverordnung im Rat oder im Landesrecht. Einfach mal. Was von der Justiz, was als unzureichend gekennzeichnet ist, und sagt dann, das ist ein Instrument, nennt man die sogenannte Normenkontrollklage, und dann nicht vom ursprünglichen Verwaltungsgericht, sondern von der zweiten Seite vom Oberverwaltungsgericht und dem Bundeslandesgericht geprüft worden. Das ist also ein Wirksamkeit. Diesen Paragraph 57 geregelt, nur die Frage, ob der Antrag befugt sein müsste, um ein Gesetz zu berufen, müsste über 57 Absatz 2 gerettet. Sie merken, Sie haben hier sofort alles verstanden. Die sehen das ja auch, wir haben sich kehren. Ich habe bitte nur zurückschicken. Klar, welche Lage ist die richtige, wenn ich irgendein Begehren habe? Es geht nur darum, was will der Begehren? Welches Klage begehren? Ich habe in der dritten Spalte noch etwas zum Eiterschutz. Ich würde das machen, wenn ich fort. Ist insofern aber vielleicht von Bedeutung. In manchen Fällen ist das Bedürfnis, dass der Bescheid und die Maßnahmen nicht sofort umgesetzt werden sollen. Oder sie haben es besonders eilig. Und ja, da ist es so, wenn Sie einen Verwaltungsakt angreifen, also einen Verwaltungsakt, der für Sie eine belastende Wirkung hat, oder Sie wollen irgendeine Maßnahme, ich muss jetzt schon wieder rote Patrone wechseln. Wie diesen Scheiß-BWS. BWS ist doch nur rot hier oben immer. Absatz 1 auf. Im Blau wird nie ein. Kann man hier das Blau sehen? Normalerweise brauchen Sie, wenn Sie also die belastete Maßnahme bekommen, Hürde, Ihr Verdienst und Holzchen abreißen, brauchen Sie außer einem wenigen erstmal nichts tun. Da ist einfach normalerweise nichts erforderlich. Dieser Bescheid hat aufschiebende Wirkung. Es ist ein allein der Widerspruch. Es ist Stopp. Das ist der normale Fall. Absatz 1. Darauf also normalerweise kein Eilrecht. Nun ist es aber so stark, die Paragraph 80 Absatz 2. Du kannst ja per Erbin. Dass in manchen Fällen ausnahmsweise diese besondere Schutzwirkung, das allein Einlegen eines Widerspruchs, allein das Erheben einer Klage, während des gesamten Klageverfahrens in meinen Instanzen die Sache geschnürt ist, dass das mal ausnahmsweise nicht gilt. Diese Ausnahme steht nach Absatz 2, die Aufschiebung Wirkung entfällt nur bei der Anforderung öffentlicher Abgabenkosten, wenn es also ein Geldbestand ist. Abgabenkosten. Dann ist Luft, dann ist eine Woche erstreckt worden, die zu funktionieren, auch wenn sie widersprüchlich sind. Dann bei unabschiebbaren Anordnungen und Maßnahmen und Polizeivollzugsbar. Ich wechsle jede Woche 5 Personen. Die Polizei während der Demonstration irgendwas anordnen oder aufgrund eines Verkehrsunfalls sagen, bitte hier vorbeifahren, nicht gaffen. Dann können Sie sich einen Widerspruch einlegen, schreiben Sie kurz auf Ihren Zettel Widerspruch. Dann können Sie weiter stehen bleiben und gaffen. Kann nicht sein. Wenn die Polizei, der Polizeivollzugsbeamte, irgendwas tut, ist es meistens nicht. Deswegen haben diese Maßnahmen, egal ob Sie dem Polizeivollzugsbeamten einen Zettel zustecken, Widerspruch. Und uns Polizei allein wieder Widerspruch geben. Bestimmt nicht. Es hat keine Aufschiebenwirkung. Man muss das verarbeiten. Auch nicht jetzt. Später. Er kann auch weiter die Aufforderung durchsetzen, Schlagstoff oder andere Verschreckungsmittel. Dann den durch Bundes, anderen durch Bundesgesetz oder Landesrecht vorgeschriebenen Fällen, insbesondere bei besonderen Fällen, wo Verwaltungsakte auf Investitionen geschaffen und Arbeitsplätze in dieser Umsetzung geregelt sein. Und viertens, und das ist eigentlich der Fall, der häufig das Problem darstellt, in den Fällen, in denen die sofortige Vollziehung im öffentlichen Interesse oder im überwiegenden Interesse eines Beteiligten von der Behörde, die den Verwaltungsakt erlassen, kartesisches Problem, wissen, was das hier ist. An die Behörde ausnahmsweise mal ihre eigenen Bescheide für sofort Vollziehung. Da steht das übrigens in den Bescheiden dann drin. Erstens ist es mit den Aufgegeben bis zum Sowieso Nachbarschaften und die alten nassen Fläche auf Phenol abgaben und das sehen wir doch nicht mehr. Die sofortige Vollziehung zur Vereinzelung Antwort. Und das Ende ist das, was hier oben ist. Das heißt, es ist irgendwie so gedrungen gewesen, dass wir nicht mehr wissen, ob das hoch wird. Da müssen Sie gucken, diese sofortige Vollziehung muss aber noch schriftlich begründet werden. Absatz 3, im Fall des Absatz 2 ist das besondere Interesse an dieser Vollziehung schriftlich zu begründen. Und in dem von dir gesagten Fällen, Ablauf, Polizeivollzugsdienst, Anordnung der sofortigen Vollziehung, besonderes Interesse, das ist das, was ich heute Mathe mitgeschrieben habe, danach habe ich auf jeden. Entfällt diese Aufschiebung. In der Folge, dass. Danach sind alle auf jeden. Oder der begünstigte aus diesem Entscheid schon kleine Vorteile. Und wenn Sie das nicht wollen, muss man, jetzt verstehen Sie auch, was hier auf der Folie steht, die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung. Oder sich die aufschiebende Wirkung ist besonders anordnet. Dann ist ein richtiges Verfahren, das ist im 18. Absatz 5 meiner Aufgabe. Ist das schon abgestimmt? Da sehen Sie, das sind die Fällen. Ich habe schon noch vor Schlafen gegangen. Bin. Das muss ich jetzt sagen. Ich warum könnte man, könntest du auch für beides gleichzeitig abstimmen? Fand ich irgendwie total schön. Dann kannst du nochmal abstimmen. Ja, stellt euch also richtig an Eilrechtsantrag, der auf Erreichen der aufschiebenden Wirkung ist. Ein besonderer Fall, der nur bei Anfechtungsklagen vorliegt. Nur bei Anfechtungsklagen. Bei den anderen Klagearten, egal welche Klagearten Sie wollen, wäre ein einstweiliges Instrument vorläufig in der Bürgersozialdienst nach Anfechtungsklagen, vorläufig in der Bürgersozialdienst. Vorläufig schon mal keine Steuerschaden, sich eine Wohnung zuweisen zu lassen, und da nur alle anderen Klagearten ist es einstweilige Anordnung von der Landmacht. Dort ist das nicht also eine Regelung, die vorläufig ist. Ja, ein bisschen und bei den Anlagerraum gibt es ja keine Ausschüttung, brauchen Sie nicht. Da geht es um was haben will, dafür keine Berichtwasser, vorläufig einschalten, dafür Maßnahmen des betreffenden Instruments, des betreffenden Leistungen zuzuweisen. Ich habe Ihnen mal die ausbildungsrelevanten Verfahrensarten nochmal hier aufgeschrieben, die Einwanderungsfunktion. Sie sollten sich diese Bereiche anschauen, die Specialist-Wahl sollen sich angucken und merken, auch das hier, und merken, dass es in den Lehrbüchern noch besondere Fallpunkte gibt. Die Fortsetzung Specialist-Wahl ist besondere, da ist erfunden worden und geregelt. Denn ursprünglich mal Anrechnungslage möglich gewesen wäre, aber zwischenzeitlich, zeitlich Verledigung eingetreten ist. Man kann den Bescheid nicht mehr aufgeben, weil er seine Regelungsführung verloren hat. Gibt es ausnahmsweise Fälle, in denen man noch nachträglich mit ihr abhandeln will, die man rechtmäßig behandelt hat und nicht, nennt man die Fortsetzung des Feststellungsverfahrens. Es wird der Rechtsstreit fortgesetzt, auch nicht mehr mit dem Ziel, eine Verwaltungsakt aufzuheben, sondern nachträglich feststellen zu lassen, dass er rechtswidrig war. Und hier sehen Sie eben von diesem Lagerraum, mit dem ursprünglichen Anrechnungslagerraum, wie ist das Widerspruchsverfahren. Ist nichts anderes, als was ich gerade erzählt habe, nur mit einer bisschen anderen Folie. Jeder stellt sich an der Dinge, Schemata und Übersichten auch anders bildlich vor, je nachdem, zu welchem Schema Sie neigen. Ich habe ihn dann detailliert, verhandelt aber nicht durch. Da sehen Sie, dass in einigen Lehrbüchern, auch in den verwendeten Lehrbüchern, mitunter das Prüfungsschema weiter aufgespalten, aufgesplittet. Lassen Sie sich ja nicht orientieren, wenn der deutsche Gerichtsbank geht. Da wird noch eine Beteiligungsfähigkeit, da wird man auch eine Reihe zeigen. Eine Prozessfähigkeit. Dann manchmal noch. Ordnungsgemäße Klagehebung haben wir schon gehabt, Rechtsschutzbedürfnismann. Ich habe Ihnen hier mal fett markiert, hier die und die Vorstellung, die Sie nach Klausurlösung brauchen. Sie müssen in die deutsche Lehrbank nicht extra prüfen. Man kann es immer noch detaillierter, immer noch juristisch, immer noch tiefgründiger prüfen. Aber nicht für Sie. Für Sie ist wichtig, dass Sie die Grundzüge eines solchen Gerichtsverfahrens haben. Deswegen empfehle ich, arbeiten Sie mit dem ersten von mir präsentierten Schema. Dieses Anrechnungslagenschema, das ist auch nochmal als Verpflichtungslagenschema, habe ich nur deshalb in Augenblick, damit Sie, weil Sie Begriffe mal in der Lehrbücher lesen oder in der Falllösung oder sonst wo, das einzuordnen wissen, dass Sie wissen, ja, das ist auch noch eine Frage, die Definition, warum ist der Vorleser nicht reingekommen? Sie hat ja nur ein Semester öffentliches Recht und nicht ein Semester nur Verwaltungs- und Prozessrecht gegen der juristischen Kollegen. Das heißt, Ihre Kollegen, die haben ein Semester lang so eine Vorlesung, und die haben sogar zwei Veranstaltungen in der Woche, wo die nur Prozessrecht hören, wo die nur VWGO hören. Natürlich ist dort das viel ausführlicher und die müssen noch viel mehr dazu lesen, viel mehr Theorien und so weiter und so fort. Da gibt es auch viel mehr Probleme. Ich will sie aber nicht mit allen möglichen Problemen, die ein juristisches Gehirn ausdenkt, konfrontieren, sondern sie auf die wichtigsten Sachen vorbereiten. Und deswegen schauen Sie sich mal die Anwendungsfragen vielleicht ein bisschen genauer an. Dieses Schema, das ich jetzt gerade noch aufgelegt habe, ist im Übrigen auch gegen Sie aus. Also Prüfung Feststellungsklage, Prüfung Fortsetzungsfeststellungsklage, das ist für die Leute, die ein bisschen mehr wissen wollen, wichtig. Oder Prüfung der Verpflichtungsklage. Damit brauchen Sie sich nicht Ihr Gehirn zu machen, genauso wie in der Verwaltungs- rechtlichen Normen. Die gucken Sie sich an, dann sehen Sie, dass diese Schemata ähnlich gestimmt sind. Die Zulässigkeit begründet. Wenn ich so was lernen würde, den ganzen Tag nur. Vielleicht kommt nicht so lange auf den Rückkauf, irgendwelche Schemadamen, irgendwelche Gesetzesklagen. Schatz, wenn du so was gibst, dass du die Gesetze durchhalten wolltest, selbst und müssen als Voraussetzung erarbeiten, dass sie das eben verinnerlichen und beherrschen. Wichtig ist nochmal das Widerspruchsverfahren. Fortsetzung meines schönen Schemas zum Verwaltungsamt, in Handgabe zum Verwaltungsamt, haben Sie einen Monat Widerspruchsfrist. Hier legen Sie den Widerspruch ein, dann beginnt ein Widerspruch. Dann geht das Widerspruchsverfahren und dann der Gesamtheit. Das ist zweigeteilt. Zunächst prüft die Ausgangsbehörde, ob sie abhelfen kann. Nennt man Abhelfungsverfahren. Macht die das, erlässt die entweder einen Aufhebungsbescheid oder einen Änderungsbescheid. Ist der schon so weitergekommen? Der ist am Ende und ich habe das nicht mehr. Ich habe das dann auch nicht mehr. Ich habe bloß 10 Folien ausgedruckt von ihm. Und sie muss nur die Kosten. In den meisten Fällen macht die das nicht, weil sie auch Kosten recht haben. Sollte ich jetzt umwelt machen. Dann geht es zur nächsten Behörde, zunächst höhere Behörde. Müssen jetzt in der Regel fallen. Und die nennt man Widerspruchsbehörde und die prüft das dann nochmal und erlässt im Ergebnis der Widerspruchsbehörde. Wenn das öffentlich begründet, passt die Widerspruchsfrage trägt. Dann müsste man die Standortfreigabe zulassen. Dieser Widerspruchsbescheid ist auch ein besonderer Verwaltungsakt, den Widerspruchsbescheid wird wirksam mit Handgabe. Ist mit Handgabe löst die Klagefrist aus, Paragraph 74 VWGO. Die wir ja schon gerade gemeinsam uns angeschaut haben. Und innerhalb dieser Klagefrist haben Sie schriftlich oder sind das schon durchbrüchbar die Klage zu erheben. So ist der Ablaufschema eines Widerspruchsverfahrens. Und auch gerne eines verwaltungsgerichtliches Vorverfahrens. Das sind Synonyme verwendbar. Dann finden Sie natürlich auch bei den Widerspruchsverfahren, das sollten Sie sich in jedem Fall mal angucken, eine Übersicht. Da sehen Sie, das Widerspruchsverfahren wird genauso geprüft wie Klage. Nur, dass man jetzt plötzlich auch die Verwaltungsmäßigkeit, auch die Statthaftigkeit prüft, nur eben ist ein Widerspruch statthaft, als Anfechtung oder Verpflichtung Widerspruch. Entfällt das Widerspruchsverfahren? Nein, entfällt nicht. Und die besonderen Voraussetzungen, die Sie Klagebefugnis nennen, heißt hier Widerspruchsbefugnis. Da prüfen Sie aber dasselbe. Warum prüft dasselbe? Wenn das Widerspruchsverfahren ein im Klageverfahren vorgeschaltetes Verfahren ist, müssen ja auch dort schon die Voraussetzungen der Klagebefugnis vorliegen. Nun haben wir Juristen uns überlegt, dass wir diesen Prüfungspunkt ja, ein bisschen anders bezeichnen, nicht als Klagebefugnis, sondern als Widerspruchsbefugnis. Wir wenden aber die Vorschrift an, 42 Absatz 2. Nur in Verbindung mit 68. Wenn das 68er Widerspruchsverfahren ein Verfahren ist, was bei Anrechnungs- und Verpflichtungsfragen, also besonderen Verfahren, vorgeschaltet ist, müssen natürlich alle Voraussetzungen der späteren Klage vorliegen. Dementsprechend wird das normale Klagenverfahren hier abgespult, in der Unterschied, dass man eben bei den Fristen, die Klagefrist zur Widerspruchsfrist, bei Form, nicht Klageform 81 nimmt, sondern 70 VWGO, das ist aber ganz einfach. Sie brauchen nur der Reihenfolge den Paragraph 68 fortfolgende durchprüfen. Da finden Sie alles. Es ist alles geregelt. Widerspruchsverfahren wie beginnt es? Widerspruch. Welche Form? Schriftlicher Widerspruch. Welche Frist? 70. Das ist alles geregelt. Und zwar der Reihenfolge ausgeordnet. Idiotensicher gelegt. Jetzt müssen wir mal denken, der Gesetzgeber hat sich einen Plan gestellt. Also deshalb müssen Sie sich nur denken, das ist so, dass was schön abgespult werden kann. Beteiligungs- und Handlungsfähigkeit brauchen Sie nicht, da geht es darum, ist da schon voll her, ist ein unterjähriger Antragsteller, das ist für Sie jetzt keine Bedeutung. Das macht dann Rechtsanwälte. Zuständige Behörde, können Sie gucken, ja, Ausgangsbehörde oder Widerspruchsbehörde. Dort dürfen Sie hinschicken und die Widerspruchsbehörde letztendlich auch den Bescheid zu erlassen. Wenn das alles voraussetzt, ist dann zulässig. Begründetheit, ja, eine Besonderheit, im Widerspruchsverfahren darf ausnahmsweise auch noch die Zweckmäßigkeit prüfen. Die Behörde darf also nicht nur prüfen, ist das Ding rechtswidrig oder nicht, sondern kann ausnahmsweise Ihnen sogar helfen und sagen, es ist zwar rechtmäßig und juristisch. So was Entschuldiges, das ist unzweckmäßig. Es ist zwar rechtmäßig noch zu handeln, aber ein vernünftiger Beantwortung zu machen. Und das nicht aufgeben, sondern was anderes. Also die Zweckmäßigkeit darf im Widerspruchsverfahren mitgeprüft werden, einfach deswegen. Die Behörde ist ja auch eine Behörde. Die Gerichte dürfen nicht anstelle der Behörde entscheiden. Gewaltenteilungsprüfung. Legislative, Judikative, Exekutive. haben sie schon gelernt. Deswegen auch kommunikativ und unreif sind die exekutive Eingreifen. Ich glaube, die Wirkung schaltet anstelle der Verwaltung setzt. Aber widerspricht die Wirkung selber, ist ja wohl, ist ja exekutiv. Selbst braucht sich auch aus Zweckmäßigkeit ändern und verbessern und helfen. Schon sind drei damals. Sind wir 30 Stunden zu lernen. In dem Schema über den einstweiligen Rechtsschutz. Aber alles schon für alle. Das, was ich im Vortrag erklärt habe. Bei Anfechtungsklage ein Rechtsschutzverfahren nach § 80 Absatz 5. Bei allen anderen Klageverfahren ein Rechtsschutz nach 123 einstweiliger Anwendung. Das müssen Sie sich bloß merken. Müssen Sie sich merken, in 80.5 geht es darum, dass bei einem belastenden Verwaltungsakt vorläufig bis zur gerichtlichen Entscheidung nichts passiert, weil die aufschiebende Wirkung wiederhergestellt wird. Während in einem anderen Verfahrensrahmen gibt es ja sowas nicht, da wollen Sie vorläufig schon eine Regelung des Gerichts, eine vorläufige Regelung, eine einstweilige Regelung. Es soll Ihnen jetzt schon mal geholfen werden, weil Sie nicht das ganze Verfahren abwarten können. Die entsprechenden Schemata haben Sie beigefügt, brauchen Sie aber eher nicht. Und damit sind wir schon mit der VWDO durch. Das ist jetzt schon einiges gewesen, aber gucken Sie sich an, es steht bei dem Prozessrecht, weil Sie es können müssen, bei der Tour, oder später im Leben, steht alles im Gesetz drin. In den letzten Minuten will ich noch, bevor ich dann zu den besonderen, eigentlich besonderen Dingen des Verwaltungsrechts im nächsten Stück komme, noch die Staatshaftung und die öffentlich-rechtlichen Ersatzleistungen behandeln. Sie wurden schon mehrfach damit konfrontiert, so bin ich dass die Ersatzleistungen gibt, der Staat für irgendwas achten muss. Achtung des Staates und sagen auch Staatshaftung. Das sind so alle zur Zeit und die meisten zur Zeit bekannt von Haftbestrafungen. Er hat auch einen schönen Satz heute komplett durchgenommen. Bis zum Halbmal. Also, nee, vorletztes Jahr. Und das ist ein Satz, den man macht, der von der Beschaffung gebrochen wurde. Auch die Überschreitung zwischen Eignungs-Enteignung haben wir schon angeschaut. Was Sie noch nicht gehört haben, sind ein paar besondere. Da ist der wichtigste, den wir gleich verhandeln werden, die Amtshaftung. Die Haftung für rechtswidriges staatliches Beamtenhandeln oder Mitarbeiterhandeln. Die sonstigen Haftungsdatenbestände müssen Sie sich unbedingt merken, da können Sie höchstens nur merken. Besondere Fälle, in denen nicht rechtswidrig gehandelt wird, aber trotzdem Schaden eingetreten ist. Und es ist nicht Ihnen zuzumuten, dass der Schaden Beispiel: Die Polizei muss mit dem dringenden Einsatz fahren, um Leben zu retten. Der Polizist fährt auch mit Blaulicht und fährt auch eigentlich richtig, er darf zu schnell fahren. Aus irgendeinem Grund kommt er auf die Fahrbahn an, weil normalerweise gehen wir an. Also, das entstehen sich immer nicht von Schadenschaden. Könnten Sie sagen, rechtwürdiges Verwaltungshandeln, das ist so vorhanden. Das ist ein Risiko, was dem Hinternehmen ist, bleibt auf dem Schaden sitzen. Und deswegen gibt es den Aufforderungsanspruch oder den polizeilichen Schädigungsanspruch. Und noch anders der Fall: Der Polizist hat kein Fahrzeug dabei. Sie sehen das ja manchmal. Polizeiruf 110. Bitte geben Sie mal ganz schnell das Fahrzeug her. Der Kommissar muss jetzt irgendjemanden verfolgen, hat aber keinen Dienstwagen. Raus hier, komm hier, beschlagnahmt, setzen sich in irgendein fremdes Fahrzeug, starten das Fahren, machen das Schrott. Ja, rechtlich. War nicht versichert. Polizeiliche Entschädigungsanspruch. Sie haben sich aufgeopfert mit ihr. Eigentum wurde für eine öffentliche, für eine staatliche Angelegenheit aufgenommen. Da gibt es viele Fälle im Klärungsbereich und so weiter. Die Folgenbeseitigungsansprüche sind rechtswidriges Handeln, wo irgendwo ein Bescheid durch die Kommunen in der Hand der Hafenbehörden trotzdem sind und die Auslegung nicht eine Folge sein. Da hätten Sie parallel den Abschaffungsanspruch in Urbingen auch so können auch Folgen sein. Ja, und schließlich gibt es die öffentlich-rechtlichen Schuldverhältnisse, wenn man den Kommunen den öffentlich-rechtlichen Vertrag schließt oder in ihrem Sinne irgendetwas durchführt, abschleppt zum Beispiel, dann gibt es diese Haftung, wenn ein Fehler passiert oder Einsprüche aus diesem öffentlich-rechtlichen Schuldverhältnis. So, nee, ich gucke halt Rewe durch. Was? Ich gucke halt Rewe durch. Kauft er, oder? In der Folie seht ihr nochmal zu einem Nee, Rewe-App. Ja, wollte ich gerade Ihnen sagen, weil wir haben aus dem Rewe ganz nee, deswegen Rewe-App. Die kennen meinen Markt, wissen, wie lange der offen hat, kennen mich, wissen, was ich kaufe. Zum Beispiel die Woche 1,5 Liter Cola für 98 Cent. Nee, Coca. Letzte Woche war Pepsi. Letzte Woche war es Pepsi. Letzte Woche war es Pepsi. Ja, letzte Woche habe ich es auch. Bei Rewe. Doch, ich habe auch bei Rewe gemacht. Oh nee, bei Edeka. 55 Cent. Mist, aber für teurer. Ich finde bei 59, aber mein Gott. Ich glaube, das waren aber dafür 2 Liter. Nee, es waren 2 Liter, definitiv, ja. Bei Rewe oder was? Hm? Hier, in dem Bereich müssen Sie sich gleich unterscheiden. Kennen, sollten vor allem wissen, was in Eigentum und Ausgleichsflüssigkeit also Schrankenbestimmung ist. Und sollten wissen, aha, in solchen Voraussetzungen haftet der Staat. Das ist natürlich eine schwierige Sache. Es gibt noch andere Voraussetzungen, die nicht Schweinefilet. Wir sollten das in jedem Fall sagen. Der Staat haftet häufig auch für rechtswesentliches Verhalten. Und jetzt kommen wir zur zentralen Norm zum Schluss noch. Ich bleibe jetzt sitzen, das ist doch. Die Regel ist der Antrag vom Tatbestand im BGB. Oh, geil, Backkammer, geil. Wenn Sie auch ein BGB dabei haben, dann müssen Sie den Vorschriften kennen, schlagen Sie den Artikel 39 des Grundgesetzes auf. In der Fußnote zu Artikel 39 des Grundgesetzes, merken Sie, die haben wir auch schon. Aber was ist denn das Großteil des Grundgesetzes? Rewe-Angebote. Übel geil die Woche eigentlich. Diejenigen, die also im Grundgesetz. Ja, ich glaube nicht. Aber Licht haben wir geil. Nein, Alkohol. Sagte ich gerade, Alkohol will ich nicht kaufen. Geil, Bad rein. Klo rein, ja, okay, ich auch mit. Glas rein, ja, super. Zehnfachklopapier. Oh, hatte ich schon letzte Woche gekauft, scheiße. Gerfried, endlich. Blumen. Ich habe jede Blume bei mir. PC-Sitz. Guck mal, was ich hier schon jetzt habe. Osterland, Rote Grütze, Kokolafanken und St. Wagner, die Backfrische und St. Da weiß ich ja, was in der Prüfung nasche. Er haftet nicht irgendwie oder es wird nicht gehaftet wegen irgendetwas, sondern wegen der Verletzung einer drittgerechten Amtspflicht. Eigentlich dürfen wir jetzt jeden, das ist für den Hauptsitz. Und Steffen geht jetzt nicht zum Semesterticket, schabla. Und in 8 Minuten fährt meine Bahn. Deswegen nicht normale Amtsbücher, sondern eine dritte Fläche der